precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. A way to make you see. Tainted love. Now it's got to you. When I turned around, he was pulling a big palm tree right up out of the ground and swatting those Charlies with it from here to Kingdom Come. When he led me out of danger, I saw my camp and waved goodbye. He just winked at me from the jungle and then was gone. And when I got back to my HQ, I told him about my night. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns? Served a 12-month As I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we're swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, won't you take me to Funky Town? Du musst doch nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint dann auch ein Pfeil und da drückst du ganz leicht drauf und schon geht die Sache auf. Ich flog mal so im Flugzeug, da fiel der Motor aus. Zum Glück trug ich einen Fallschirm und kam auch ganz gut raus. Draußen wollte ich ihn öffnen, hab die Schnur schon in der Hand. Aus Träumen geboren, ich hab meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, nachts an deinen Schnee.